Es geht hier um das Jodelkonservatorium in Hechelheim. Da habe ich also 6 Semester das Jodeln studiert. Und das ist vielleicht ganz interessant. Auf diesem Jodelkonservatorium wären einzelne mehrgliedrige Worte bis ins kleinste Glied hin differenziert und synthetisiert und analysiert. Zum Beispiel das Wort Mühle. Der Kehlkopf-Überschlagsfanatiker erkennt die erstaunlichen Möglichkeiten, die ihm mit diesem Wort gegeben sind. Etwa so, Mühle. Mühle! So. Da gibt es den wirklich süddeutschen Standardjodler, den eigentlich einige von uns auch drauf haben dürften. Vielleicht kann mal einer von euch den... Würdest du es einmal versuchen? Ich meine dich mit der Lederhose. Und dann gibt es den sogenannten abgewürchten Jodler. Holle. Man hat sogar schon einem Huhn jodelähnliche Laute entnehmen können. Oder auch einem Menschen, in unserem Mitmenschen in der eisernen Lunge ist ein Jodler zugetan. Trio, Trio. Oder den sogenannten Nazi-Jodler. Heil, heil. Oder passt. Und dann gibt es noch am Schluss den Jodler für Ausgeflippte.